Erster, die Israeliten verließen Ägypten. Im dritten Monat kamen sie in die Wüste Sinai. Zweiter, sie reisten von Raphidim. Sie kamen in die Wüste Sinai. Dort machten sie Halt. Sie lagerten vor dem Berg. Dritter, Mose ging auf den Berg zu Gott. Jahwe rief Mose vom Berg. Er sagte, sprich zu den Leuten von Israel. Vierter, ihr habt gesehen, was ich mit den Ägyptern tat. Ich brachte euch hierher. Ich habe euch beschützt. Fünfter, hört auf mich. Haltet meine Regeln. Dann seid ihr mein besonderes Volk. Die ganze Erde gehört mir. Sechster, ihr werdet ein Volk von Priestern sein. Ihr werdet ein heiliges Volk sein. Das sollst du den Israeliten sagen. Siebter, Mose ging. Er rief die wichtigen Männer des Volkes. Er sagte ihnen alle Worte von Jahwe. Achter, das ganze Volk sagte, wir tun alles, was Jahwe sagt. Mose erzählte Jahwe, was das Volk sagte. Neunter, Jahwe sagte zu Mose, ich komme bald in einer Wolke. Das Volk soll hören, wenn ich mit dir spreche. Dann werden sie dir immer glauben. Mose erzählte Jahwe, was das Volk sagte. Zehnter, Jahwe sagte zu Mose, geh zum Volk. Sag ihnen, sie sollen sich reinigen. Sie sollen ihre Kleider waschen. Das sollen sie heute und morgen tun. Elfter, übermorgen sollen sie bereit sein. Dann kommt Jahwe auf den Berg Sinai. Das ganze Volk wird es sehen. Zwölfter, zieh eine Grenze um den Berg. Sag dem Volk, geht nicht auf den Berg. Kommt nicht zu nah an den Berg. Wer zu nah kommt, muss sterben. Dreizehnter, niemand darf den Berg berühren. Wer ihn berührt, stirbt. Das gilt für Menschen und Tiere. Wenn das Horn bläst, dürfen sie auf den Berg gehen. 14. Mose ging vom Berg zum Volk. Er sagte dem Volk, reinigt euch. Wascht eure Kleider. 15. Er sagte zum Volk, seid übermorgen bereit. Männer sollen nicht zu ihren Frauen gehen. 16. Am dritten Morgen gab es Donner und Blitze. Eine dicke Wolke war über dem Berg. Ein lautes Horn ertönte. Das Volk im Lager bekam Angst. 17. Mose führte das Volk aus dem Lager. Sie gingen zu Gott. Sie stellten sich am Fuß des Berges auf. 18. Der Berg Sinai war voller Rauch. Jahwe kam im Feuer auf den Berg. Rauch stieg auf wie aus einem Ofen. Das ganze Volk zitterte sehr. 19. Das Horn wurde immer lauter. Mose sprach. Gott antwortete ihm laut. 20. Jahwe kam auf den Gipfel des Berges Sinai. Jahwe rief Mose auf den Gipfel. Mose ging hinauf. 21. Jahwe sagte zu Mose, geh hinunter. Sag dem Volk, versucht nicht, zu Jahwe zu kommen. Versucht nicht, ihn zu sehen. Sonst sterben viele von ihnen. 22. Auch die Priester müssen sich reinigen. Sie kommen Jahwe nah. Sonst wird Jahwe sie strafen. 23. Mose sagte zu Jahwe, das Volk kann nicht auf den Berg Sinai. Du hast gesagt, macht eine Grenze um den Berg. Niemand darf ihn berühren. 24. Jahwe sagte zu ihm, geh hinunter. Komm dann mit Aaron wieder herauf. Die Priester und das Volk sollen nicht zu Jahwe kommen. Sonst wird Jahwe sie strafen. 25. Mose ging zum Volk hinunter. Er sagte ihnen alles.